Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Öffentliche Diskussion. Hi Lukas. Ich bin Nathan, genau. Entschuldigung. Alles super. Ja, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Also, ich bin Max, heißt Nathan. Ja, herzlich willkommen, Max. Worüber sprechen wir? Was ist unser Thema? Ich würde sagen, mach's nochmal. Nee, alles super. Lass ihn irritieren. Okay. Du hast Philosophie studiert. Was kommt nach der Postmoderne? Was kommt nach der Postmoderne? Oder, das ist kein gutes Thema. Ist die Postmoderne an allem schuld? Okay. Alles klar. Ja, sehr gerne. Können wir gerne drüber sprechen. Vielleicht dann direkt als Einstieg. Was verstehst du unter der Postmoderne? Was gehört für dich dazu? Was ist das Phänomen, über das du damit meinst? Ja. Okay, also ich würde sagen, Postmoderne ist, ich verstehe darunter, ich weiß, das ist ein bisschen schwieriger Begriff. Ja, und sehr breiter und expandierter Begriff, aber ich würde sagen, Dekonstruktivismus gehört auf jeden Fall dazu. Also ich würde sagen, diese starke Tendenz, die wir haben, alles zu dekonstruieren zu wollen und quasi so aus der 68er-Bewegung inspiriert, diese Idee, dass eigentlich der Mainstream irgendwie in Opposition zur Kultur ist. Ja, dieser ganze Widerspruch, der dazu führt, dass wir immer mehr Institutionen, Traditionen im Westen abbauen. Genau. Okay, ja, verstehe ich. Und der Vollständigkeit halber, wenn du sagst, ist an allem schuld, was meinst du damit? Ja. Wahrscheinlich nicht an allem, ist ja klar. Aber ja. Sozusagen, was ist der Zusammenhang oder wie siehst du das wirken? Ja, ich will, also wir haben ja diese Diskussion, dass wir irgendwie zur multipolaren Welt uns verändern. Ja, potenziell zumindest, wenn, ja. Wenn man sich so Wirtschaft im Moment anguckt, jetzt gerade so in den letzten vielleicht Tagen und Wochen, ist, glaube ich, schon Sorge da, dass wir in so einem globalen Crack-Up-Boom sind, der alles Bubble. Ja, ja. Wir haben die Spaltung der westlichen Gesellschaften. Genau. Ja. Ja, und das ist, und Postmoderne oder Dekonstruktivismus ist an all dem schuld. Ich bin mir natürlich sehr sicher, aber ich würde diese These vertreten. Ja, klar. Sehr gerne. Und was ist da, also, magst du einen Pick, also ich steige gerne gleich mit ein, ne? Ja. Magst du welchen Mechanismus siehst du da, oder wie ist die Vorstellung sozusagen, was ist die Abfolge der Ereignisse, wie hängt das zusammen? Wie führt das eine zum anderen? Was ist der Zusammenhang zwischen den genau. Also, es gibt ja, also unter Moderne würde ich verstehen, es gibt so einen starken Major Consensus Narrative. Also, es gibt, ein Freund von mir hat mal gesagt, das ist immer, wenn man sagt, das macht man halt so. Ne? Und heute, wenn man heiratet halt, das macht man so. Man kriegt halt Kinder, man geht halt 9-to-5 arbeiten. Ne? Macht man halt so. Ja. Ne? Und das ist vielleicht das, was der Major Consensus Narrative ist. Und, genau. Und den immer weiter zu dekonstruieren, führt so ein bisschen, also ne, eröffnet mehr Freiheiten, aber unterminiert auch so ein bisschen das gesamtgesellschaftliche Handeln. Wenn du keinen Mainstream mehr hast, kannst du keine Entscheidungen mehr treffen in der Demokratie. Ne, früher hatten wir die CDU und die FDP war am meisten an der Regierung in Deutschland, ne, aber also, ne, hast du die CDU, okay, wir sind alle christlich, das macht man halt so, wir glauben alle an dasselbe, wir treffen Entscheidungen mehrheitlich. Ja. Ne, wenn man das nicht hat, habe ich das Gefühl, Dann läuft das alles nicht mehr so rund. Dann hat man diese Meinungsvielfalt. Ja, gut, okay, das ist so polarisiert wird, liegt wahrscheinlich an Social Media und nicht an der Postmoderne, aber genau. So, dann wird man weniger handlungsfähig Ja, okay. Genau, also, ja, ich glaube, da hast du im letzten Satz schon einen interessanten Punkt für mich zumindest angerissen, nämlich der Zusammenhang oder was Postmoderne, was Dekonstruktivismus ist und was sozusagen das moderne gesellschaftliche Phänomen ist, weil ich hätte es eher so, also es ist natürlich immer der Unterschied zwischen Ideal und Realität ist natürlich immer vorhanden, ne? Aber ich hätte jetzt gedacht, so grundsätzlicher Dekonstruktivismus für die bestehenden Institutionen wäre ja eher so, also hat ja offensichtlich stattgefunden 60er-Situation und danach halt dann die Jahrzehnte und immer mehr und heutzutage halt auch, das ist halt nicht mehr so, das macht man halt so, ist selten als gängiges Argument akzeptiert. Und es gibt auch viel weniger eben Einheitlichkeit jetzt im Sinne von, das macht man so, es ist nicht nur kein akzeptiertes Argument mehr, sondern es ist auch weniger feststellbar. Es gilt für wenige Dinge, dass das tatsächlich so ist. Empirisch nicht mehr so oft zu beobachten. Genau, es gibt einfach, das machen manche so und manche machen es so und manche machen es so und das ist so. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da drin ein Problem oder ein Spannungsverhältnis zu meinetwegen unserer der geplanten politischen oder gesellschaftlichen Struktur sehen würde, in diesem Phänomen an sich. Ich glaube, was absolut ein Problem ist, ist eben so ein Phänomen, das ich als Polarisierung eben beschreiben würde. Was man da findet. Und ich bin mir nicht so sicher, wie der Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen ist oder ob da sozusagen ein kausaler Zusammenhang gegeben ist, ob das eine sozusagen Konsequenz des anderen ist. Ja. Meine Vermutung wäre, also eben zumindest mal im Ideal dürfte Dekonstruktivismus eigentlich nicht zu diesem Phänomen führen, weil so wie ich Polarisierung wahrnehme, ist, dass sich die Gesellschaft immer mehr in mehr oder weniger zwei immer mehr innerlich homogene, aber gegenseitig umso stärker abgegrenzte Lager sortiert. Das ist die Entwicklung, die ich sozusagen, das ist natürlich nie vollständig gegeben und das ist auch umso besser, dass es nie vollständig gegeben ist, aber es ist quasi, das ist immer mehr sozusagen, wenn du eine bestimmte Meinung hast, dann hast du wahrscheinlich auch 20 andere Meinungen, die inhaltlich überhaupt nichts damit zu tun haben, aber ideologisch in die gleiche Schublade sortiert werden. Und das findet, vielleicht hat es angefangen mit ein paar Grüppchen und dann wird es aber immer mehr, dass sozusagen zwei Gruppen das immer mehr fressen und sozusagen die Kluft zwischen den zwei immer tiefer wird. Das ist das Phänomen, was ich meine. Ja. Würdest du dieser Beschreibung erstmal sozusagen als Diagnose zustimmen? Ja. Oder? Ich glaube, ich würde es auch so sehen, Okay. Und wie siehst du da, oder was ist da für dich der potenzielle Zusammenhang zu meinetwegen Postmoderne oder Dekonstruktivismus? Hat das eine zum anderen geführt? Ist es sozusagen eine Aufhebung? Ist es Ne, wie gesagt, ich bin kein Experte, nicht Philosophie studiert, Postmodern und Dekonstruktivismus, wenn ich das richtig verstehe, gehören zusammen. Ne? Wir haben irgendwie Frankfurter Schule und die haben gesagt, irgendwie Faschismus ist kulturinhärent und deswegen müssen wir jetzt irgendwie die westlichen Institutionen quasi von innen her dekonstruieren, um dann quasi sezieren, um diesen Keim des Faschismus da irgendwie rauszuholen. So. Das heißt, also Dekonstruktivismus und Postmoderne, glaube ich, hängen zusammen, auch so in der Theorie. Ja, du bist der Da würde ich zustimmen. Was mich interessiert, ist quasi der Zusammenhang zwischen diesem Phänomen und Polarisierung, so wie sie in der Moderne sind. Was für einen potenziellen Zusammenhang du hast. Klar. Also ich würde sagen, Social Media ist der Katalysator, aber der Keim liegt natürlich im Dekonstruktivismus. Weil wie willst du Major Consensus Narrative haben, wenn du die Institutionen, die ja verbinden, abschaffst? Kirche das Einfachste, ne? Wenn wir uns darauf einigen können, wir sind alle Christen, in Anführungsstrichen, oder wir tun zumindest alle so, dann hast du einen Wertekanon und dann hast du da schon Homogenität und dann kannst du auf diesen Werten, deswegen CDU sagt ja immer, wir sind werteorientiert, ne? Das heißt, wir haben keine Programmpunkte so, wir berufen uns auf diese gemeinsamen Werte, die ja erodiert sind. Ja. Also nicht, dass ich jetzt Christ wäre und dafür argumentieren würde. Aber es ist ein Beispiel eben. Ja. Und ich glaube, da kommt dann Social Media drauf es ist nochmal so Rocket Fuel. So. Aber was mich daran eben interessiert hat, also in meiner Wahrnehmung wäre sozusagen die Polarisierung, die ich gerade beobachte, mehr oder weniger die, also nicht komplett rückgängig, aber quasi die Aufgabe eines echten Dekonstruktivismus. Weißt du, was ich meine? Weil ich eben diese Homogenisierung innerhalb von zwei polarisierten Gruppen sehe, was eigentlich nicht passieren dürfte. Wenn man tatsächlich aktiv daran arbeitet, eben dieses von wegen, manche machen es so, manche machen es so, das ist eben nicht mehr so, sondern es wird immer mehr, die Guten machen es so und die Schlechten machen es so. Und das wird immer mehr die Antwort auf immer mehr Fragen. Das Widerspruch. Ne? Eigentlich müsste ja der Dekonstruktivismus dazu führen, dass wir eben weniger polarisiert sind und damit eigentlich, ne, wir kannst ja an Weimar zurückdenken, auch irgendwie sehr polarisiert. Ja. So, ne? Das ist paradox. Ja. Ich würde das aber eher als Beweis sehen, dass die postmoderne Idee falsch ist. Ja? Dass diese Idee, dass das self-defeating ist. Ne? Wir haben jetzt ganz viel dekonstruiert und das gewünschte Resultat ist eben nicht da. Ne? Wir haben eben nicht die weniger faschistische Gesellschaft, sondern wir haben Trump. So. Und damit würde ich sagen, ist die Postmoderne widerlegt und indirekt schuld an Trump, was ja mein Punkt ist. Die Postmoderne ist an allem schuld. Okay, ja, jetzt verstehe ich den Zusammenhang, glaube ich, besser. Das heißt, die Idee ist, also meinetwegen Dekonstruktivismus als Ideal, wenn es tatsächlich in dem, was er aussagt, umgesetzt werden würde, wäre vielleicht irgendwie was Positives oder so, aber er zerbricht eine Realität, weil Dekonstruktivismus in der Realität dazu führt, dass der Status quo abgebaut wird und man dann in einen neuen polarisierten Status quo zurückfällt, weil wir Menschen das... Weil dem ein falsches Menschenbild zugrunde liegt. Genau, weil wir Menschen nicht in diesem Zustand tatsächlich existieren können oder wollen. Nein, oder? Weil Dekonstruktivismus, ich glaube, das ist so ein... Das ist, glaube ich, Foucault, so, der edle Wilde. So, wenn wir nur alle nackt ums Feuer tanzen würden, dann würde das auch alles kommunal funktionieren und wir würden keine Hierarchien aufbauen. Ja, es geht ja auch ganz viele Hierarchien. Brauchen eigentlich gar keine Hierarchien. Hierarchien in sich selbst sind etwas, irgendwie etwas Faschistisches und etwas aus dem nicht konstruktivistisch. Hierarchien selbst sind etwas aus der Moderne. Und deswegen können wir über Dekonstruktivismus den Mensch so nach Foucault irgendwie in seinen Urzustand irgendwie zurückführen und dann ist alles gut. Was ja auch so ein bisschen wie so eine sozialistische Idee ist. Ne? Wir haben so eine Heilslehre, früher war alles gut und jetzt, ne? Oder so. Gut, da bringe ich jetzt einen neuen Aspekt mit rein. Aber ich verstehe den Punkt, glaube ich. Die Realität sieht so aus, Menschen leben in der Moderne meinetwegen, dann kommt Postmoderne, der Status quo wird abgebaut und Menschen befinden sich in so einem Vakuum oder so, also oder verlieren vielleicht die Orientierung oder so etwas und dann sortieren sie sich in neue Gruppen, weil sie halt nach so einer Kohärenz suchen. Ja, oder? Das ist Nietzsche eigentlich. Ne? Also, das ist ja der Philosophiestudent. Also, wenn ich das richtig verstehe, ich habe nur einen zweistündigen Nietzsche-Podcast gehört. Ist ja auch, ne? Ja, ich verstehe auch, ne? Sprach Zarathustra, so habe ich nichts verstanden, ja? Aber wenn ich das richtig verstehe, sagt er, ja, okay. Der Typ fährt auf dem Fahrrad und ein Jetgeräusch in seinem Backpack. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sagt der, okay, Gott ist tot, wir können uns eben nicht, was der Dekonstruktivismus, der Ursprung von Dekonstruktivismus ist dann ja die Aufklärung, so, ne? Ja. Gott ist tot, so, und jetzt müssen wir uns den Übermenschen schaffen, ja, nicht aus dieser deutschen verklärten nationalsozialistischen Sicht, sondern aus Nietzsches Sicht, wir müssen einen Menschen schaffen, der sich seine eigenen Werte schaffen kann. Weil sonst rennt er den Götzen hinterher und da hat er irgendwie so, ne, irgendwie ganz trefflich irgendwie so die nächsten 200 Jahre hervorgesagt. Ne? Ja. So, und in der Lesart würde Nietzsche ja quasi sagen, es gibt eine Lösung, es gibt etwas, was man tun muss, sozusagen. Ja. Ist deine Meinung, dass die gibt es nicht, wenn du sagst, die Natur des Menschen ist einfach falsch diagnostiziert? Oder ist deine Diagnose, das hätte passieren müssen, ist aber nicht passiert und jetzt. Haben wir also den Salat? Du meinst das mit dieser Übermensch. Ich glaube, eigene Werte schaffen. Nein, ich glaube, das könnte noch passieren. So, das ist jetzt gerade die Hoffnung, dass das noch irgendwie passiert. Aber ich glaube, das ist wieder so ein totaler Widerspruch, ne, dass er eigentlich die Frankfurter Schule werden ja nicht an den Übermensch geglaubt haben nach Nietzsche. So, sondern die werden das eher wieder mit Drittreich und Nationalsozialismus irgendwie und deren Interpretation vom Übermensch irgendwie. Ja, verknüpft haben. Ja, klar, aber ich meine, die haben alle nicht in unserer Zeit gelegt. Also, interessant ist ja die Anwendung auf was jetzt gerade vorliegt, sozusagen, ist für uns unmittelbar relevant. Aber da würde mich halt interessieren, ob deine Ansicht ist, dass es einfach dieser Zustand, den Dekonstruktivismus theoretisch erreichen möchte, ob der mit der menschlichen Natur prinzipiell vereinbar ist und schwer aufrechtzuerhalten oder ob er nicht vereinbar ist. Also sozusagen, ist es nur blöd gelaufen, hätte es klappen können oder ist es sozusagen einfach grundsätzlich ein Holzweg? Es ist Schwachsinn, darauf hinzuarbeiten. Das würde mich doch. Ja. Also ich glaube, Menschen sind ja beides. Extrem anpassbar und trotzdem die nächsten Verwandten von Schimpansen und Bonobos, oder? Also wir haben ja dieses Paradox eingebaut. Ja. Und deswegen denke ich schon, dass das möglich wäre, aber vielleicht nicht so schnell und nicht so. Also ich denke, dass wir, ne, das wäre jetzt, wenn du, jetzt gehen wir in Psychologie, ne, wenn, das wäre irgendwie so, Freud mit Individualismus oder? Nein, Individualization auf Englisch. Individualisierung. Also, Freud. Okay. Nee, Entschuldigung, nicht Freud. Sein Schüler, komm. Hilf mir. Jung? Nee. Jung. Ja, Jung. Ja. Ja, so. Jung sagt ja, okay, eigentlich ist das Ziel, zu sich selbst zu finden. Ne? Was ja eigentlich auch da wieder voll gut reinpasst. Ne? Wir haben das wäre sozusagen der Anspruch, den man an jemanden, an einen Menschen in einer dekonstruierten Gesellschaft stellen würde. Der hat dann die Verantwortung, das zu tun. Ja, genau, aber also so geht es natürlich nicht. Du kannst die Leute ja nicht in so eine Schule schicken, die irgendwie von Kaiser Wilhelm erfunden wurde, um Napoleon zu schlagen so, und bessere irgendwie Soldaten zu formen und dann erwarten, dass da Leute rauskommen, die in der postmodernen Welt ihre eigenen Werte schaffen. Das ist ja bescheuert. Sondern das gesamte, also das wäre eine, wie soll ich sagen, eine lebenslange Anstrengung über mehrere Generationen hinweg, es zu schaffen, dass die Leute quasi mit dieser Eigenverantwortung umgehen können. Und ja. Also könntest die Leute durchpsychotherapieren von der ersten Klasse an. Ja. Vielleicht so. Ja, aber dann wäre ja mal eine interessante Frage, ist da nicht die Diagnose eher, Dekonstruktivismus ist gar nicht weit genug gegangen und deswegen hat es nicht geklappt. Wenn die Schule als Institution erhalten geblieben ist und nicht zusammenpasst zu dem Auftrag oder der Verantwortung, die für Menschen in so einer Gesellschaft erwachsen würde, ja, könnte man das ja sozusagen auch umdrehen und sagen, Moment, ja, mal, das, ja, ist das Problem. Schöne Idee. Ja, ich habe neulich so eine... ja gut, das führt zu weit. Das will ich nicht in jedes Rabbit Hole hier mitnehmen. So. Ja, hey. Ne? Aber also vielleicht hat man es einfach andersrum gemacht. So, ne? Man muss den Menschen reformieren und nicht die Institution. Also nicht den Langmarsch durch die Institution, sondern eher den, das wäre so die buddhistische Idee. Ne? Das wäre die spirituelle Idee, eher nach innen. Okay, so, ja. Ne, weil es ist immer schön zu externalisieren und ja auch irgendwie ein bisschen irgendwie kindlich und unreif zu sagen, oh, die Institutionen sind daran schuld. Ne? Also klassischer, ja, Sozialkonstruktivismus. Ja, schon. Dieses Opfertum, ja, was da auch die ganze Zeit drin steckt. Ja, ja. Also wäre ich, glaube ich, auch, also wäre ich sympathisch eingestellt, glaube ich, dieser Einschätzung. Aber ein anderes Problem ist natürlich, inwieweit ist diese individuelle Arbeit und diese Arbeit nach innen realistisch, wenn man in einer Struktur oder einer Gesellschaft ist, in der sozusagen, wenn man auf die Preußische Schule geschickt wird, wenn man auch in der, ich sag mal, bürgerlichen Gesellschaft der deutschen 50er Jahre aufwächst, wie realistisch ist das, dass so eine Entwicklung stattfindet? Ja, die Hippies haben es ja versucht. Die haben ja alle LSD genommen. Weiß man ja auch, dass dass das massiv, ich habe mal gehört, also ich habe auch nie LSD genommen, ich weiß es nicht aus Erfahrung, ja. Aber ich habe mal gehört, dass die ganzen Leute, jetzt nehme ich dich schon wieder in dieses, also in LSD als Thema mit. Hey. Ja, also ich achte schon drauf, dass wir nicht zu weit vom Weg abkommen. Ja. Ach, ich muss im Job immer selber moderieren. Ich glaube, man hat mal untersucht, die Leute haben immer gesagt, oh, ich habe LSD genommen, ich bin völlig anders. Und dann haben Flugen die untersucht, ne, und haben geguckt, so die Persönlichkeitsmerkmale, war alle gleich. So, und das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass die Leute gesagt haben, irgendwie, ich möchte ausgeglichener leben, Karriere ist mir nicht mehr so wichtig, ich muss viel kämpfen, ich möchte mehr irgendwie im Einklang mit mir und der Welt sein, ich möchte einfach irgendwie ein relaxteres Leben führen. So, also weniger verbissen. Du hast eine Erdbeerswarme. Ja, ist okay. Ja. Mein Freund. Ja. Ja, ist auch die Frage, ob LSD sozusagen als innere Arbeit dann zählt, oder? Ich glaube, wir decken jetzt ganz viele Themen, aber ja, ich glaube, psychologisch wird das immer... Also ich glaube ja. Ich kenne persönlich einen Psychotherapeuten, der das unterschreiben würde. Okay, ja, das ist ja schön. Ja, ich meine, gibt's auch. Ja, egal, wie auch immer. Okay, aber das heißt, ja, aber das Problem ist ja, das ist ja historisch Hand in Hand gegangen. Ne? Das heißt, die Leute haben sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene dekonstruiert und dann halt parallel angefangen. Ne? Versucht. Aber Kapitalismus ist ja anpassungsfähig, genauso, ja, wie der, ne? Ist ein, ja, menschliches Thema. Ja. Und der hat dann einfach das alles in, meiner Meinung nach, einfach in Individualismus und Konsumgesellschaft verpackt. So, wir haben dann eigentlich substituiert von, oh, ich bin Hippie und muss irgendwie LSD nehmen und mein Fabelwesen finden oder was die auch immer gemacht haben. Oder eine Kommune gründen oder irgendwas, ne? Irgendwas riskieren zu, oh, ich muss mir nur ein Auto kaufen, dessen Farbe und Innenausstattung meine Persönlichkeit reflektiert. Und dann, also man hat es wieder nach außen. Ja, ja. Biologen würden wahrscheinlich sagen, man hat es wieder externalisiert. Ja, genau. Aber trotzdem hat man natürlich in einem gewissen Umfang so den Status quo hat man ja schon abgebaut. Oder so. Also sozusagen das, ja, was vorher Status quo war. Oder ich gehe jetzt in das Rabbit Hole, wo ich dich eben nicht mitnehmen wollte. Ja, ja, aber ich habe neulich mal, es gibt einen YouTube-Kanal, Stiftung Aufarbeitung oder was, über die UdSSR und den Ostblock. Ja, ja. Ja. So, und die haben gesagt, okay, dass Russland ist so im Eimer, wie es jetzt ist, weil Gorbatschow die politischen Veränderungen, was ja auch quasi Dekonstruktivismus ist, er hat den ganzen UdSSR-Staat auseinandergenommen, so, ne, hat er gemacht, bevor er die wirtschaftlichen Veränderungen gemacht hat. Und deswegen hat das nicht geklappt in Russland, aber in China schon. China haben sie es andersrum gemacht. Da haben sie erst die Wirtschaft reformiert, mit Politik so gelassen. Vielleicht reformieren die auch nie, deswegen also, sind wir gerade. Ja, ja. So. Ja, und genau, und deswegen kann man ja, also vielleicht muss man es einfach nochmal andersrum probieren. Ja. Also, aber du hast jetzt von Wirtschaft und Politik gesprochen. Ja, also, ja. Aber das ist ja trotzdem, also dann sprichst du dich sozusagen für Dekonstruktivismus aus, nur in einer anderen Reihenfolge. Oder habe ich jetzt was verpasst? Ja, nee, was heißt, ich spreche mich da ja, aus. Ja, ja, klar, klar. Also ich würde zum Beispiel sagen... Es gibt nur so, was falsch gelaufen ist und was man anders macht. Wir sind ja gerade in Hamburg und es gibt hier diese, ne, dieses Bürgerbegehren für bedingungsloses Grundeinkommen. Ah, ja, ja. So, ne? Wenn wir ein wirtschaftliches Modell schaffen, in dem wir nicht 9-to-5 mit zwei Personen, ne, das müssen wir uns ja immer klar machen, so, ne, wir sind zwar viel reicher, aber es müssen auch doppelt so viele Leute arbeiten, so, ne? Im Grunde, ne, das kann ja, man Kinder kriegen. Das ist der Zusammenhang. So, ja, so. Und ne, wenn man es schaffen würde, ein ökonomisches System zu schaffen, was den Menschen auch, das wäre meine Position. Ja. Ne? Du musst den Menschen auch materiell befreien, um ihn spirituell befreien zu können, sozusagen. Damit er dann zu dem werden kann, was mit Dekonstruktivismus umgehen kann. Du musst ja, guck mal, das ist so ein bisschen so diese alte Griechen-Idee, wo so Philosophie irgendwie einen Wert an sich hatte, wo die Leute, ne, was du jetzt hier machst, irgendwo ja. im Marktplatz irgendwas diskutiert haben. Ja. So, ne? Ja, und ich vermute, das geht nur, wenn du ein Imperium bist und die Leute in deinen Provinzen machen die ganze Arbeit. Ja, oder die Sklaven für uns, in der griechischen Gesellschaft. Ja, so also wie jetzt die Chinesen für uns. Ne? Und dann... ein bisschen zugespitzt. Ja, ja, ne? Aber deswegen können wir jetzt hier stehen und uns hier irgendwie... Das ist ja eine Skizze sozusagen. Oder? Ja, ja. Ja, ja, okay. Dann kann man sich das leisten, sozusagen. Also wenn man Material befreit ist. Ja, das geht ja auch würde ja durch Technologie gehen. Also ne, das müsste ja, muss ja nicht dadurch gehen, dass andere unterdrückt. Das ist ja kein Nullsummspiel. Ja, ja, ja. So, ne? Aber Paradox ist ja, ne, wir automatisieren immer mehr, trotzdem arbeiten wir immer mehr, sind immer gestresst und unglücklich. Das macht ja keinen Sinn. Ja, versuche ich nochmal die Bestandsaufnahme, ob ich deine Diagnose sozusagen richtig verstehe. Also Dekonstruktivismus hat sozusagen die Status quo abgebaut, gesellschaftlich, wenn es unsere Normen angeht oder so etwas vielleicht. Also, oder, naja, also die traditionellen Normen. Institutionen, ja. Aber Wirtschaft, Politik, Schule, was davon wurde sozusagen abgebaut und wo war das? Weil das habe ich ja nicht. Tradition, Religion. Also gesellschaftliche Institutionen im Sinne von, was sozusagen geläufig ist, nicht im Sinne von politische Institutionen, nicht. Keine Organisation, genau. Ja, ja, okay. Ja, genau. Das heißt, die gesellschaftlichen Institutionen wurden sozusagen aufgelöst. Und der Fehler war, dass man glaubt, dass damit das Problem gelöst ist und jetzt alles super ist. Ja, das ist eigentlich eine Wiederholung von, ne, oder eine Weiterführung von dieser Aufklärungsidee, ne, irgendwie Gott ist tot, wir verabschieden uns von den gemeinschaftlichen Normen. Ja. Ja, und dann haben wir aber eben das Problem, dass wir dann sind wir in der Eigenverantwortung und damit können wir nicht umgehen. Und dann degenerieren wir irgendwie in so kindliche Camps, ne? Trump gegen, ne, irgendwie, der sich aufführt wie ein narzisstischer Fünfjähriger, so, ne? Wir dann hinterherrennen. Das ist ja völlig degeneriert. Ja, ja, absolut, absolut. Okay. Das heißt, also die gesellschaftliche Institution, den Status quo abbauen, in einen Zustand, wo man wegen Schulsystem mehr oder weniger unreformiert geblieben ist, wo also die Wirtschaft hat sich irgendwie verändert oder die Art, wie wir über unsere Rolle in der Wirtschaft nachdenken, seit dem Zeitpunkt, aber trotzdem wurde der Grundsatz nicht geändert und man ist sozusagen zum Beispiel materiell nicht befreit. Ne? Ja. Weniger vielleicht? Ja, aber das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Also technologischer Forscher hat schon sehr viel gemacht. Aber auf jeden Fall, man ist nicht materiell befreit. Das heißt, sozusagen, wir nehmen nur diese Werte, diesen Wertekatalog weg, diesen Status quo, diese Homogenität, das macht man so, oder diese Handlungsmaxim sozusagen, und lassen aber die Struktur sozusagen da, wir lassen das Schulsystem, wir lassen die wirtschaftlichen Zwecke, sage ich mal, und wir lassen vielleicht auch das politische System, ich weiß nicht, da haben wir kaum drüber gesprochen, ob das überhaupt ein Problemfaktor ist oder nicht, keine Ahnung, aber so oder so, sondern diese Institutionen in einem anderen Sinne, diese Organisationen bleiben vorhanden und bleiben gleich, und das wäre sozusagen deine Diagnose, dass dann im Prinzip vorprogrammiert ist, was jetzt gerade passiert, nämlich dass dieses Vakuum halt irgendwie, dass Leute sich dann wieder in Lager sortieren, weil sozusagen... Ja, also das beobachten wir ja. Ne? Ich habe jetzt eben Nietzsche als Beispiel gebracht, der hat das vorher gesagt. So. Ja. Ich beobachte das und führe das darauf, ich mache den Zusammenhang. Ja, ja, ja, okay. Ich stelle den Zusammenhang her. Dann nochmal, also ich glaube, ich habe die Frage schon mehrfach gestellt, ich hoffe, ich habe die Antwort nicht einfach nur verpasst. Ist das... Das ist dann dem Umstand geschuldet, dass die Menschen, die in dieser Gesellschaft aufwachsen, die Organisationen sind vorhanden sozusagen, dass der Status quo wurde sozusagen abgebaut. Ja. diese Leute oder in dieser Situation scheitern Leute daran, ja, sozusagen diesen Dekonstruktivismus aufrechtzuerhalten. Nee, die Früchte quasi zu ernten oder darin zu flourishen, sozusagen. Ja, für mich war die Polarisierung sozusagen eine Rückgängigmachung, also in meiner Diagnose, deswegen habe ich das so ausgedrückt. Wir sind unfähig, wir leben in dieser ausgehöhlten Maschine, ja, ne? Die Werte sind weg, ja, so, die Institutionen, die Organisationen sind noch da, die Institutionen, wie auch immer man das nennen will, ja, ne? Schule, bla bla bla, es gibt den Staat, den Sozial, ja, ne? Bismarcks Sozialstaat ist noch da, ja, so, ne? Und der müsste jetzt reformiert werden, um quasi dem quasi in Anführungsstrichen befreiten Menschen zu dienen, ne? Der dekonstruiert. Ja, und wahrscheinlich auch einen befreiten Menschen hervorzubringen überhaupt, weil wenn ich jetzt als Kind durch die preußische Schule gehe sozusagen und so weiter, dann wäre ja auch die Frage, ob ich überhaupt, also selbst in dem kurzen Zeitpunkt, wo sozusagen der Status quo abgebaut wurde, ob da überhaupt befreite Menschen sind sozusagen. Ja, ja, genau. Ja, ja, Prägung genau, beides. Ja, genau, genau. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja, ne? Du erzeugst Leute, damit die in einer modernen Welt funktionieren. Du bist aber schon in der Postmoderne, da hast du aber noch moderne Institutionen, das bringt die durcheinander, Organisationen, wie auch immer, ne? Schule und so weiter. Ja. So, und die kriegst du da nicht reformiert, weil die sich alle wie Kleinkinder streiten, weil sie aber auch nicht quasi mit ihrer neuen Freiheit umgehen können. Das ist, ich stelle mir vor, ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir vor, das ist wie mit Kindern. Wenn du Kinder in eine dekonstruierte Welt setzt und denen sagst, macht mal irgendwas, dann hast du Sodom und Gomorra sofort. So, ne? Ja. Die müssen erstmal groß werden, damit die sich selber organisieren können. Und ich denke, geistig sind wir einfach in der Masse Kinder. Das heißt, wir bräuchten sozusagen. Ja, aber das ist ja dann wieder interessant, weil das ist also wir sind in der seltsamen Situation, weil die Werte dekonstruiert wurden, aber diese Hülle noch da ist. Das ist ja schon mal eine differenziertere Diagnose, als wonach es am Anfang für mich erstmal klang. Ja. Ne? Weil, also, dann sind sozusagen zwei potenzielle Wege. Einer wäre, man hätte das nicht dekonstruieren sollen vorschnell, sondern man verliert die Stabilität sozusagen und man gibt Probleme, man gibt Polarisierung. Das ist ja die AfD. So, ne? Das ist ja, was die Konservativen wollen, oder? Wir gehen wieder zurück zu... Genau, aber die andere Diagnose wäre ja dann sozusagen, wir sind noch nicht fertig mit dem Konstruktivismus, wir müssen diese Hülle abbauen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, ja, du hast recht. Ja. Wir müssen mehr, also so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter so. Also, ne, jetzt, ne? Und jetzt gibt es das eine Camp, das sagt, wir müssen zurück. Was ja schon immer so war, progressiv. Klar, klar, ne? Und das andere sagt... Da hängen ja auch Persönlichkeitstypen und so weiter auch einfach dran. Also, genau, genau. Auch Teil der Menschen. Realität sozusagen. Genau, aber die andere Richtung wäre dann zu sagen, ja, wir sind noch nicht fertig oder wir müssen jetzt halt diese Hülle abbauen und wir müssen dafür sorgen, dass die Leute in dem Zustand, den wir ihnen vorsetzen wollen, auch klarkommen oder dass eine Bereicherung für sie ist und nicht eine Qual, aus der sie sich fliehen in polarisierte Lager. Sozusagen. Genau, wir brauchen, ja klar, so, also das wäre auch der unpolitische Auftrag, es wurde ja auch schon oft versucht, ne? Die Grünen wahrscheinlich zuletzt irgendwie, wir müssen irgendwie die Leute müssen dieses Erzieherische, was oft kritisiert wurde an den Grünen, wir müssen jetzt irgendwie den neuen umweltbewussten Menschen schaffen, wir müssen das Bewusstsein verändern, wir müssen Opfer bringen und so. Ja, genau. Das halte ich auch, das ist ein bisschen auf der Kritik. Das wäre dann noch, also ich weiß nicht, das wäre noch ein letzter Punkt, der mich daran interessiert hätte, weil ich glaube, du hast die Grünen angerissen, ich meine, die postmoderne Philosophen und so standen ja auch in einem bestimmten Kontext. Was mich interessieren würde, ist ja, ich meine, rein theoretisch, das, worüber wir gesprochen haben, ist ja die Dekonstruktion eines bestimmten Wertekatalogs. Aber rein theoretisch könnte dieses Programm ja, ich weiß nicht, ob es vollständig apolitisch sein könnte, wahrscheinlich nicht, aber es könnte sozusagen zumindest mal politisch neutraler sein, als es historisch besetzt war und ist. Ne? Also, du sagst, die Grünen haben das versucht, aber die Grünen haben ja versucht, entsprechend eines ganz bestimmten Wertekatalogs entlang ihrer Parteilinie Leute umzubauen, sodass sie diesen Wertekatalog... Genau, dass die Grünen... So, ne? Und das ist ja nochmal ein anderes Programm, als was wir dachten, glauben, was nötig ist. Nämlich halt diese Offenheit und das Wohlfühlen im dekonstruierten Zustand. Bevor du die Frage stellst. Aber das wäre sozusagen, das wäre für mich die interessante Beobachtung, weil ich glaube, das könnte auch ein Grund für das Zurückfallen in Polarisierung sein, dass eben, oder dass dieser Prozess nicht so sich entfalten konnte vollständig, dass wir nicht in einer komplett befreiten Menschen, in einer befreiten Gesellschaft sozusagen sind, dass sozusagen, dass das einfach rein historisch und aufgrund der Praxis, dass, wie die Welt funktioniert, auch politisch besetzt war und sozusagen Teil einer bestimmten politischen Stoßrichtung war und eben nicht neutral war. Wir wollen hier einen offenen Raum schaffen, in dem alles möglich gedacht werden kann, sondern es war immer auch dadurch besetzt, wir haben hier schon eine bestimmte Orientierung in unserer Bewegung, wir kommen aus einer bestimmten Ecke und wir arbeiten auf bestimmte Dinge hin. Ja, tief links natürlich antifaschistisch. Ich meine, Frankfurter Schule ist, Ich meine, ist ja eine Gegenreaktion gegen, ist es nicht wahrscheinlich sogar die philosophische Grundlage der Counterculture der 68er und so? Also ist, ja. Mein, auf jeden Fall waren die Rockstars. Ist Historiker in der Hinsicht, aber genau, also ja. Es war auf jeden Fall en vogue. Ja, klar. Ja, genau, aber das wäre dann interessant, wie, ob man sich an irgendeiner Stelle, ob man darauf hätte hinarbeiten müssen, wenn man an diese Werte glaubt, wenn man sagt, Dekonstruktivismus ist das, was wir brauchen, ob man sich irgendwann dann sozusagen von dem eigenen politischen Wertekatalog, der sozusagen eben links eingeprägt ist, davon losmachen muss, um dieser Philosophie gerecht zu werden. Weil man sonst halt selber, also weil sonst eben diese Philosophie braucht Werteneutralität in einem gewissen Umfang, also sie stellt natürlich auch für bestimmte Werte ein, die unverrückbar sind, ne, Meinungsfreiheit und so weiter, aber sie steht in sich ja dann nicht für eine bestimmte politische Struktur oder so etwas ein, zwangsläufig. Ne? Also eigentlich könnte Dekonstruktivismus neutral sein, das ist, genau. Was du sagen willst. Ja, genau. Ja, und es müsste vielleicht neutral sein, um es quasi einerseits in praktischer Hinsicht erfolgreich überhaupt umzusetzen, weil sonst genau das passiert, was jetzt gerade passiert, nämlich irgendwann mehr denken Leute, hey, Moment mal, was waren die ganzen Linken da mit Dekonstruktivismus? Weg damit, zurück zu den alten Werten sozusagen. Ja. Und also einerseits praktisch könnte das nötig sein und andererseits vielleicht auch, um innerlich konsistent zu sein, weil du ja nicht, wenn du Dekonstruktivismus predigst und gleichzeitig einen bestimmten Wertekatalog, ist ja auch irgendwie, also du musst sehr vorsichtig sein, dass das eine nicht das andere überdeckt oder sich das gegenseitig ausschließt in deinem Aktivismus. Ich würde sagen, Dekonstruktivismus ist quasi inhärent in einer politischen Ecke, weil wie willst du konservativen Dekonstruktivismus machen? Ne? Der Markenkern von konservativ ist ja konservieren, also erhalten. So, und dekonstruieren ist ja das Gegenteil sozusagen von konservativ. Und damit, ne? Und Konservative sind eher älter. Okay, ich glaube, da muss man dann eine Unterscheidung machen. Also ich habe jetzt gerade in dem Sinne gedacht, dass sozusagen das Ziel des Dekonstruktivismus, der sozusagen, sag mal, zeitlich verortet ist, war, eine bestimmte Gesellschaftsstruktur, einen bestimmten Normkatalog aufzubrechen und dann auf einen bestimmten neuen Zustand hinzusteuern, so nicht so einen offenen Zustand sozusagen. Aber wenn sozusagen Dekonstruktivismus immer sagt, das, was jetzt gerade da ist, müssen wir abbauen sozusagen, dann kann das natürlich nie zu einem Ende kommen. Ja, sozusagen. Genau. Ja, wo hört man auf? Ja, genau. Und was ist das Ziel sozusagen? Eben. Ja. Genau, ich glaube, das ist auch die Krankheit an der Sache. Ja. Weil wir jetzt anfangen, also die Revolution frisst ihre Kinder. So, ne? Wir dekonstruieren irgendwann die Dekonstruktivisten. So, ne? Und vielleicht gibt es auch, was du schon gesagt hast, gibt es auch einen Punkt, wo es nur noch schädlich ist. Irgendwann müsste man vielleicht mit dem Abbauen anfangen und mit dem Dekonstruieren und mit dem Aufbauen wieder anfangen. Und ich würde sagen, dass das im Prinzip der Konflikt unserer Generation ist, weil, oder du bist wahrscheinlich noch eine unter, wie auch immer, also der jüngeren Generation ist, oder der nach der 68er. Ja. Die 68er, das ist noch so gerade die Generation meiner Eltern, die konnte ja ihre Identität daraus ziehen, dass sie dekonstruieren, dass sie dagegen sind. Die konnten irgendwie The Doors und The Beatles hören und sich die Haare lang wachsen lassen und sagen, oh, das bin ich. So, und für uns ist das abgebaut und wir müssen jetzt rausfinden, wie das besetzt wird. Und das Konservativste, was ein junger Mensch heute machen könnte, wäre ja, in Schützenverein, also ja, ne, hier in Hamburg, im Schützenverein und in die Kirche zu gehen. So, ne? Ja. Also, weil eigentlich das, was ihre Eltern abgelehnt haben, ne, also Regel und so, ne, aber Ja, doch. Dialektik und so. Ja. Wo stoppt man und hat man eine politische Agenda? Und da würde ich dann wieder sagen, ja klar, gibt es wahrscheinlich auch Dekonstruktivismus mit irgendwie, ne, sozialistische Revolution. Wir dekonstruieren etwas mit dem Plan, was Neues, Utopia neu aufzubauen. Ja, und ich würde sagen, wir machen es eigentlich so gesehen, machen wir schon zum zweiten Mal. Das erste Mal war, ne, wir machen sozialistisch, wir reißen alles ab und dann bauen wir irgendwie das sozialistische Paradies wieder auf. So, und dann hat man es noch ein zweites Mal gemacht im Westen. Und jetzt ist irgendwie nur so, weiß ich nicht, Hyperkapitalismus ist ja jetzt auch schon wieder vorbei. Ja, irgendwie schon. Ja. So ein bisschen ohne Ziel. Ja, ja, es ist so ein bisschen turbulent. Ja, interessanter Aspekt ist dann ja auch sozusagen der Unterschied zwischen, was muss individuell stattfinden und was brauchen wir sozusagen an gesellschaftlicher Struktur oder sowas. Weil ich glaube, wenn das Ideal, das der Konstruktivismus predigt, glaube ich, so wie ich das verstehe, würde ich ja schon auf individueller Ebene eigentlich so einen kontinuierlich nie aufhörenden Prozess voraussetzen. Also, jetzt habe ich, du hast mich verloren, sagst du mal. Dass man darauf hinarbeitet, sozusagen selber intellektuell im Denken sozusagen eben die ganze Zeit offen zu sein und Fortschritt, also flexibel zu bleiben. Nicht auf. Ja. Also vielleicht schon individuell, aber eben nicht verhärtet, nicht genauso wie eben der. Ja. Das haben wir schon mal gemacht. Das machen wir halt so, dass dieser Zustand nie entsteht. Ja. Und gleichzeitig eine Gesellschaft hat immer irgendeine Form von Struktur und immer eine Form von Institution und immer eine Form von. Und ich glaube, das Interessante und die Herausforderung wäre herauszufinden, was man an Struktur auf gesellschaftlicher Ebene braucht, um auf individueller Ebene eben genau diesen Zustand tatsächlich stabil zu halten. Dass Leute nicht in polarisierte Gedankenlager flüchten, sondern selber in diesem Zustand existieren können, kontinuierlich nachzudenken, offen zu sein. Ich hätte da die ein oder andere nicht ganz einfache Idee. Ich hätte da auch ein White Paper, das ich dir anbieten könnte. Oh! Ja. Das auch, also das ist natürlich nur mein eigenes Fantasieprodukt ist. Ja, gut, klar. Aber also ich würde sagen, ich habe leider diesen Begriff mit Institutionen, den muss ich nochmal anders formulieren. Ne? Also wir müssten, weil ich eben gesagt habe, Dekonstruismus baut die Institutionen ab und wir haben Organisationen wie Schule und Staat und so. Das merke ich gerade, verschwimmt so ein bisschen. So. Aber die Idee ist, wir bräuchten natürlich andere, ne? wir müssen die Struktur verändern. Ne? Zum Beispiel, ich würde sagen, also Demokratie und Nationalstaaten müssen wir verändern, würde ich sagen. So, weil Nationalstaaten macht überhaupt keinen Sinn. Spricht keiner darüber, denkt keiner drüber nach, aber es ist ein völlig geoutdatetes Konzept in der Welt, in der wir leben. Also inwiefern, was daran, beziehungsweise was, also das Problem ist ja zum Beispiel, wenn du den deutschen Nationalstaat abschaffst, dann gibt es einen klar umrissenen Bereich, der jetzt keinen Nationalstaat mehr hat, weil drumherum überall Nationalstaaten sind. Also, nee, ich würde... Oder was ja, vielleicht verstehe ich noch nicht ganz genau. Ja, genau, wir müssen uns an die Idee kurz... Aber ich freue mich, dass ich dir diese Idee kurz mit Öffentlichkeit erzählen kann. Ja, sehr gerne. Also, man hat ja die Idee gehabt, wir haben jetzt so nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben jetzt Multilateral? Nee, worauf wolltest du... Wir haben die UN. Ne? Wir haben ganz viele Länder, die setzen sich an den Tisch. Völkerbund hat nicht geklappt, jetzt machen wir UN. Ja. Und da entscheiden wir Sachen zusammen, es funktioniert nicht. Ja. So, jetzt haben wir die Länder, die so polarisiert sind, dass Entscheidungen nicht mehr getroffen werden können. So, und alle hängen vor ihren Smartphones in ihren Bubbles. Mhm. So. Gleichzeitig ist da ein Argument, traditioneller Krieg macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, weil wir gar nicht mehr so um... Ne, früher hast du das Nachbarland überfallen, da hast du doppelt so viel Korn. So, und heute, du kannst ja nicht, wenn du San Francisco überfällst, dann gehört die Tech-Industrie nicht dir. So, ne, die verlagert sich ein. So, das heißt, Werte sind gar nicht mehr so lokal und Leute in ihrem Bubble sind ja auch nicht lokal. Du hast vielleicht ganz viele Leute, die in derselben Bubble sind wie du, die ist aber jetzt global. So, und deswegen kannst du ja auch Mehrheiten, du hast Mehrheiten, aber möglicherweise nicht mehr lokal. Du hast mit deinen Nachbarn weniger gemeinsam als mit irgendeinem Südamerikaner, der mit dir immer Call of Duty zockt und an dasselbe glaubt. Ja, so. Und was du ja machen könntest, und viele Dinge sind national organisiert, wie wir Homeoffice, Internet, ja gar nicht national organisieren müssen. Du könntest deine Krankenversicherung auch mit dem Typ, mit dem du in Honduras Call of Duty spielst, gemeinsam organisieren. Dasselbe mit Schule. Du könntest auch sagen, ne, Universitäten stellen die Infrastruktur und du kannst alles überall studieren, es sei denn, du brauchst jetzt irgendwie massive Hardware wie so ein Kernspintomographen gibt es auf jeden Fall. Da, wo die Atome im Kreis schicken in der Schweiz. Ach so, ja. Ist ja auch egal. Ne? Ist halt nur der Teilchenbeschleuniger, genau. Wie auch immer. Ja, genau. Der ist lokal. So. Das ist das eine. Und das zweite ist mit den, auch digital und so, wir könnten noch über jede einzelne Scheißentscheidung, Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, könnten wir ja abstimmen. Du könntest ja sagen, jede demokratische Entscheidung bis hin zu welcher Baum wird hier im Park gepflanzt, könntest du alles basisdemokratisch machen. Die Systeme sind ja da. Dann würde sich irgendwas entwickeln, du würdest natürlich nicht alles mitentstimmen, sondern ne, du hättest aber ein anderes System. Ja. Diese zwei Aspekte würde ich sehen. Ja, okay, genau. Also ich fange mal mit dem zweiten an, weil da würde ich... Das ist einfacher, ja. Deswegen fange ich damit an, ne? Das ist schon bequem mache. Ich persönlich werde tatsächlich, also ich hätte da die Sorge, ich meine, Wissen ist bis zu einem gewissen Grad lokal sozusagen und es ist nicht jeder vollständig über alles informiert. Das heißt, ich bin nicht so optimistisch, was sozusagen komplette Basisdemokratie angeht, einfach nur, weil es halt extrem hohe Anforderungen an jeden Einzelnen stellt, über alles Mögliche sehr eingehend informiert zu sein oder halt uninformiert Entscheidungen zu treffen. Also du followst einfach Leuten. Du followst in deiner Stadt, also hast du es wahrscheinlich auch soweit schon gedacht. Ja, aber das ist für mich uninformiert, also dann ist für mich der Unterschied zu repräsentativ. Also ich möchte das nicht überbetonen. Ich glaube, repräsentative Demokratie hat eigene Probleme und ich möchte, ne, ich sage nicht, dass ich das so aufrechterhalten möchte. Aber ich glaube, also komplett basisdemokratisch weiß ich nicht genau, wie überzeugt ich davon bin. Nur eine kleine Randnotiz. Wir haben keine Zeit mehr. Ich habe vor kurzem mal mit jemandem diskutiert. Die hatte einen anderen Vorschlag, so ein Zwischenprodukt zwischen basisdemokratisch und repräsentativer Demokratie. Egal. Also da gibt es interessante Ansätze. Ich wollte das nur ganz kurz sagen, weil der andere Punkt ist für mich der interessantere. Also dieses Abbau von sozusagen Nationalstaat letztendlich. Ja. Ist das nicht, du hattest vorhin irgendwann gesagt, also die sinnvolle Reihenfolge ist Wirtschaft umstrukturieren und dann kommt der Staat oder? Also waren wir nicht theoretisch auf einem guten Weg dahin dann theoretisch? Also wie meinst du? Mit, ich sag mal, Liberalisierung, Weltfreihandelsmarkt, immer mehr Globalisierung und so weiter, wäre sozusagen genau eine wirtschaftliche Entwicklung, die das als politische Entwicklung vorbereiten könnte. Eben weil eben Werte wie lokal werden und so weiter. Ja. Das heißt, dann wäre, also jetzt gerade haben wir eine ganz andere Entwicklung, Trumps Tarifpolitik und so weiter. Und jetzt wird das sozusagen wieder ist ein bisschen rückgängig gemacht oder zumindest gebremst oder so etwas. Aber bis das passiert ist, hätte ich gedacht, vielleicht waren wir da dann auf einem ganz guten Weg. Wir mussten halt nur warten. Das dauert halt alles, bis die Wirtschaft sich so weit umstrukturiert hat, dass das die Gesellschaft umstrukturiert hat, dass dann irgendwann die Staaten sich auflösen sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ob das sozusagen, ob das etwas ist, ob das ein politischer Wandel ist, den man jetzt gerade aktiv voranbringen muss oder ob das sozusagen, es ist vielleicht eine politische Notwendigkeit, die aber eintreten würde, wenn die Wirtschaft weiter sich in der Art entwickelt hätte, wie es der Fall war. Das wäre ein schöner Begriff. Verwenden, Die normative Kraft des Faktischen. Ja. Es ist ja eben nicht eingetreten. Wir hatten ja Globalisierung, die immer weitergelaufen ist. Jetzt haben wir die Polarisierung und Trump und auch dieses ganze Deutschland hat ja immer diese Idee, also Wandel durch Handel. Ne? Ja. Wir handeln mit dem Osten und wenn die alle reich werden, eine Mittelschicht haben, dann werden die auch demokratisch. Und das scheint ja nicht zu funktionieren. Ne? Also wir sind wieder bei dem Punkt, können wir jetzt Äußere verändern und dann folgt das Innere. Und ich würde sagen, es muss da eigentlich andersrum sein. Aber wie hängt das dann zusammen mit deiner vorherigen Aussage, dass die sinnvolle Reihenfolge beim Umbruch Wirtschaft und dann Politik ist? Weil das scheint mir, erst das Fressen, auf den ersten Blick scheint mir das genau das Gegengesetz. Erst das Fressen, dann die Moral. Ja, okay. Ne? Also wenn die Wirtschaft, die Leute in der, ne, also in der UdSSR, also in Russland, ne, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, hatten die Leute nichts zu essen. So, und deswegen fand die Putin super. Der hat irgendwie dann für Ruhe und Ordnung, die haben sich die Bannen auf der Straße gegenseitig abgeschossen so. Ja, gibt dieses Video, hast du das gesehen im Internet, wo sie mit einem Panzer das Parlament beschießen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Dann denkst du dir, mir doch egal mit Demokratie, ich muss die Schuhe, die ich in meiner Schuhfabrik irgendwie herstelle, muss ich jetzt auf der Straße verkaufen für Kartoffeln so. Mir egal. Da bin ich auch sehr sympathisch eingestellt. Ich habe auch grundsätzlich so eine Ansicht, also auch jetzt gerade hier rechts in Deutschland oder so, ich glaube auch, dass es ist wirtschaftlich schwerer für uns geworden und wirtschaftlich schwere Zeiten bringen meistens eine andere politische Orientierung hervor und vorher ging es uns wirtschaftlich ziemlich gut. Und das war dann die Hochzeit der linken Bewegung, sage ich mal, 2010 bis 2019, wie auch immer. Also ich bin dass Wirtschaft sehr viel reguliert in Bezug darauf, was gesellschaftlich und auch ideologisch passiert, bin ich sehr aufgeschlossen. Nur eben, wenn du sagst, Sozialstaat, also Nationalstaat auflösen, das klang für mich halt so, als wäre das eben eine politische Maßnahme und eben keine wirtschaftspolitische Maßnahme, sondern sozusagen... Ich versuche das nochmal anders. Also wir müssten die Organisation Institution, wie auch immer, wir müssen das reformieren. Und das können wir nicht, weil wir die Mehrheiten in irgendwelchen globalen Bubbles haben, aber nicht mehr lokal und auch national nicht. Wir sind irgendwie polarisiert. Okay. Ja, und wir können uns es gibt ganz viele, auf der einen Seite gibt es ganz viele kleine Gruppen, die Internet-Bubble so. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber so diese großen polarisierten Gruppen. So, und was man ja machen müsste, ist, um irgendetwas zu erreichen, brauchst du eine einigermaßen homogene Gruppe, die ein selbes Ziel hat, weil sonst kann die nicht auf irgendwas. Ein Team ist ein Team, wenn es ein gemeinsames Ziel hat. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Und du könntest dich mit anderen Leuten zusammentun, die an dasselbe glauben, aber weiter verstreut sind und mit denen Alternativen machen. Also ich bin darauf gekommen, ich war mal in einem Ökodorf. Ne? Und das fand ich ganz toll. Die konnten da irgendwie ihr eigenes Ding machen und die haben gesagt, wir brauchen 200 Leute, dann sind wir genug, wenn die gut durchmischt sind, um eine Schule zu haben. So, ne? Wir brauchen eine kritische Masse und dann können wir das machen. Aber das skaliert halt nicht mit diesen Ökodörfern. Da finde ich irgendwie super, bin ich voll der Fan, aber wohne ich nicht da. Aber Und das, viel davon könntest du ja global machen. Viele Aufgaben, also du könntest ja sagen, warum braucht ein Nationalstaat Territorium? Haben auch nicht alle. Ich hab mal nachgeguckt, es gibt auch tatsächlich einen Staat ohne Territorium. Welcher? Oh mein Gott. mein Gott. Da ist so. Sind das die Johanniter oder die einer der ehemaligen Tempelritterorden ist ein anerkannter Nationalstaat und die haben nur irgendwo im Vatikan so ein Haus. Ja, und der Vatikanstaat selber ist ja auch. Also genau, der hat ja Territorium, aber. Ja, okay, interessant, lustig. Ja, okay. Und dann, du könntest, pass auf, was ich sage, wo ich drauf hinaus will, ist, du hast nicht wirklich, also die Staaten reformieren sich nicht, sie stehen aber im Wettstreit miteinander. Ne? Du hast irgendwie verschiedene Staaten, die vom Krieg und so weiter und Handelskrieg und so weiter. Ja, ja. So. Die Leute können aber nicht einfach so wechseln. Macht man, aber na, du willst ja irgendwie, du bist ja doch gebunden an Freunde und Familie. So. Du könntest aber ein paralleles politisches System haben in einer Gesellschaft, wenn du die Staaten nicht territorial hast. Also wenn du sagst, okay, das geht ja mit anderen Dingen auch, irgendwie Clubs, Religionsgemeinschaften sind wahrscheinlich so das Häufigste. Aber du könntest ja sagen, wir organisieren basisdemokratisch so viel wie möglich selber in einer Gruppe, die nicht national ist, wie zum Beispiel, ne, Schulen gibt es ja bei anderen, bei Minderheiten gibt es auch mit Schulen, ne? auch mit Krankenversicherungen etc. machen. Ja. Ja. So. Und dann hättest du, wenn du davon mehrere Gruppen hättest, dann hättest du Konkurrenz der Systeme, eine friedliche Konkurrenz der Systeme, die auch gleichzeitig nie die Staaten stürzen will, die liberal sind, weil dann könnten sie nicht existieren. Sowas bräuchte ja eine globalisierte, liberale Welt, ne, die für Sicherheit und Ordnung sorgt, so für die Grundlagen des Staates und dann miteinander Konkurrenz treten. Aber sowas wie ein Weltstaat klingt komisch, aber irgendwas stellt die Grundstruktur zur Verfügung oder nicht? Weil woran ich gerade denke, ist zum Beispiel meine Rechtsprechung oder sowas wahrscheinlich ein Punkt. Weil natürlich, dadurch, dass du es territorial hast, ist halt die Leute, die zumindest mal im Raum, also im realen Raum aneinander geraten, sind alle im gleichen Gebiet und haben dann eine vereinigte Rechtsprechung. Und du musst halt nicht jedes Mal diplomatisch irgendwie zwischen Staaten vermitteln. Manchmal begehen Staatsbürger im Ausland Verbrechen, aber das ist eben eine Ausnahme. Aber sowas wäre ja dann sozusagen Alltag, ne? Weil ständig Leute aneinander geraten könnten, die Repräsentanten oder Mitglieder verschiedener Staaten sind. In der Realität durchmischt leben. Ja, du kannst dir das vorstellen wie Apps. So, ne? Ja. Es gibt ja irgendwie, du kannst WhatsApp auf deinem Android-Handy haben, auf deinem iOS-Handy, auf Windows und so weiter. So, ne? Die verschiedenen Systeme sind die Nationalstaaten. So. Und die App ist dein digitaler Staat. Ja. So. Ne? Und Leute können in verschiedenen Ländern leben. Ja. Da haben die andere Grundvoraussetzungen, an denen sich die App anpassen muss. Die muss ja unter allen Systemen gleich funktionieren. Ja. WhatsApp muss ja genauso aussehen auf Windows wie auf dasselbe können. Ja, ja, ja. So, ne? Und WhatsApp hat in sich selbst auch irgendwelche Regeln, wie das funktioniert. Ja. So, aber muss in diesen mehreren Umgebungen funktionieren können. Je liberaler die sind, desto besser. Wenn du ein restriktives System hast, Apple zum Beispiel, ne? Die passen ja auf, dass man nicht machen kann, was man will, desto herausfordernder ist das. Das heißt, wenn WhatsApp sich was aussuchen könnte, würden die sagen, hey, Apple, lass uns mal genauso viel machen wie bei Windows. So, hör auf, uns einzuschränken mit deinem App Store. Genau, aber das heißt, es gibt ja die Betriebssysteme, also es gibt die Nationalstaaten dann immer noch, sie müssen halt liberal sein, aber sie sind sozusagen die Träger, die diesem Ökosystem erlauben, überlagert zu existieren, sozusagen. Verstehe ich das richtig? Ja. Okay. Das heißt, also die politische Identität oder der Rahmen, in dem man politisch tätig ist, ist dann nicht mehr rein lokal sozusagen, sondern ist mehr dezentral oder über verschiedene Staaten hinweg organisiert. Ja. Und die Staaten existieren irgendwie als Struktur noch, sind vielleicht diejenigen, die irgendwie Rechtsprechungen durchsetzen. Das, also, klar, musst du ja. So, ne? Aber, genau. Aber du kannst natürlich, gab es historisch auch, ne? Unterschiedliche Leute können, also das jetzt natürlich, da kenne ich mich nicht aus, ne? Ich bin kein Jurist, aber du kannst natürlich unterschiedliche, auch territorial unterschiedliche Rechte haben. Ne? Ja, klar. Für Leute. Kann ja deine Parkrechte können ja anders sein, als wenn ich parke. So, ne? Du kannst ja höhere Strafen kriegen und ich niedrige oder andersrum. Okay. Ja, doch. Also es fällt mir noch schwer, mir das in der Praxis vorzustellen, aber das ist ja nicht an sich. Das ist ja nicht an sich eine Kritik, Idee. Sondern das müsste man dann halt sehen. Ja. Also. Aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant, sehr cool. Ja. Haben wir irgendwas ausgelassen? Was wir beiseite gewischt haben. Nee. Nö. Also, was zusammen für dich in den Themenkomplex gehört. So ein bisschen abgewichen von Postmoderne zu... Wir sind von Problem und Diagnose zu potenzieller Problemlösung gegangen. Ich finde, das ist... Ich finde, wir haben ganz schön viel abgedeckt. Ja, passt für mich. Ja, sehr schön. Dann, schön, dass du da eingelassen hast. Vielen Dank. Das war sehr interessant. Ja.